Frieden sei mit euch, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle in Jesu Name und Gott segne euch alle reichlich. Перед тем, как я буду проповедовать, брат, прочитать письмо благодарности из Украины всем вам. Bevor ich predigen werde, will ich einen Dank von unseren Brüdern aus Ukraine vorlesen. Das deutlich und klar. Благодарность. От всего братства Украины выражаем сердечную благодарность прежде всего Господу, а также всем братьям и сестрам, проживающим в Америке, Канаде, а также в Германии, за столь обильную вашу помощь в средствах, которые вы пожертвовали для нуждающихся детей Божьих, проживающих на Украине. Ваши пожертвования, которые вы передали нам через брата Дмитрия Захаровича Беспалова, употреблены на закупку продуктов питания в виде муки, сахара, макаронов, крупы гречневой и пшеничной для бедных братьев и сестер христиан веры евангельской в количестве 138 тонн, которые развезены по церквям Украины от запада до востока братом Дмитрием Беспаловым за 7 недель пребывания его в Украине в нынешнем году. Выражаем сердечную благодарность вам и Господу за ваше усердие и доброе расположение к нуждающимся христианам в нашей стране. Да воздаст Господь вам всем, участвующим в столь важном труде, своим благословением в духовной жизни, возвратит ваши силы и здоровье, восполнит ваши средства и воздаст во сто крат. От имени правления братств ОЦХВЕ Украины и здесь подписи Бабий, Новорог, Денисюк и Озерчук. Мы читаем из 33 главы книги Исход, второй книги Моисея. Wir werden jetzt lesen aus dem 33. Vers von 2. Mose. Итак, мы начнем читать из 13 стиха, будем читать с братом по стиху. Das ist das 33. Kapitel von dem 13. Vers. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и помыслить, что сии люди твой народ. Er aber sprach zu ihm, mein Herr, du erkennest, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe, wenn sie einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben. Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. Das war, Entschuldigung, das war das 2. Mose, das 33. Kapitel von 13. Vers. Okay, habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich kenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, damit will ich dich leiten. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Er aber sprach zu ihm, wo nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von dannen hinauf. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. Denn wobei soll doch erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, außer wenn du mit uns gehst, auf dass ich und dein Volk gerühmt werden vor allem Volk, das auf dem Erdboden ist. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Der Herr sprach zu Mose, was du jetzt geredet hast, will ich auch tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Проповедь, которую я хочу сегодня сказать, die Predigt, die ich heute sagen will, есть по просьбе. Меня попросили, чтобы я ее сказал. Die Leute baten mich, dass ich diese Predigt sagen soll. Если кто-либо слыхал раньше, то знайте, что многие здесь ее не слыхали. Wenn viele auch vielleicht diese Predigt schon gehört hatten, aber ich glaube, das gibt Leute, die noch nicht gehört haben. Но не повредит иметь двойную порцию. Es bringt keinen Schaden, auch die zweite Portion. И вот, дорогие, у каждого человека, живущего на земле, und bei jedem Menschen, der auf dieser Erde lebt, есть три вещи. Er hat drei Sachen. Первое, das erste, он имеет то, что неважное. Er hat das, was keine große Rolle spielt. Неважное. Es ist nicht wichtig. Das ist recht. Второе, маловажное. Und das zweite, das vielleicht etwas wichtiger ist, aber auch nicht wichtig. Маловажное. Wenig. Weniger wichtig. И есть самое важное. Und gibt das, was am wichtigsten ist. И я об этом буду говорить. Und davon will ich reden. То, что самое важное. Das, was am wichtigsten ist. А особенно для христиан. Besonders für die Christen. Хвала Богу. Ehre sei Gott. Мы читали сначала. Und wir hatten schon am Anfang gelesen. Чтобы вывести народ Божий из египетской неволи. Wo Gott das Volk aus ägyptischer Sklaverei herausgeführt hat. Бог явил великие чудеса. Gott hat solche große Wunder getan. И знамения. Und Zeichen. На пути народ имел много hindernisses или перешкод. Und auf dem Weg waren sehr viele Hindernisse. Но Бог победил все эти hindernisses или перешкоды. Und Gott hat aber alle diese Hindernisse besiegt. Но когда Моисей отлучился, und als Mose nicht anwesend war, народ упал в великий грех. Das Volk ist eine große Sünde gefallen. Это было идолопоклонство. Das war Abgötterei. Вы знаете, что Бог есть ревнивый Бог. Unser Gott ist ein eifriger Gott. Да, он хочет, чтобы только ему люди кланялись. Er will, dass die Menschen sollen sich nur ihm beugen. Чтобы ему служили. Dass sie möchten nur ihm dienen. И только его любили. Und möchten nur ihm lieben. Больше всего. Am meisten. И вот мы читали здесь. Und wir haben hier gelesen, что Моисей понял одно. Dass Mose hat nur eins verstanden. Что самое важнейшее для человека. Dass das Wichtigste für den Menschen ist. И для народа, для людей. Auch für die Menschen alle. Это присутствие Божие. Das ist die Gegenwart oder Anwesenheit Gottes. Gegenwart Gottes. Я слышал, когда брат читал. Ich habe gehört, als der Bruder gelesen hatte. У немецкого написано Angesicht или лицо. In Deutschen steht es Angesicht. У русского написано, если ты не пойдешь с нами. Und in russischen steht es so, wenn du mit uns nicht mitgehst. В английском языке написано, if thy presence will not go with us, don't let us out from here. Если твое присутствие не пойдет с нами, не выводи нас отсюда. Es steht da sowas geschrieben, wenn dein Gegenwart nicht mit uns sein wird, dann führe uns überhaupt nicht aus. И это самое важное, что нам сегодня нужно. Und das ist das Wichtigste, was wir heute brauchen. Мы знаем, что народ израильский был избранный Божьим народом. Wir wissen, dass das israelitische Volk war das auserwählte Volk Gottes. Он отличался от всех других народов. Dieses Volk war ganz anders. Только тем отличался. Но dadurch, что с ним было присутствие Божие. Weil mit ihm war die Gegenwart Gottes. Грамотность имели и другие народы. Weise oder gelernt waren auch die anderen Völker. Коммерцию имели и другие народы. So verkaufen konnten auch die anderen Völker. Имели и другие народы. Reichtum hatten auch die anderen. Но присутствие Божие другие народы не имели. Aber die Gegenwart Gottes hatten diese Völker nicht. Один только израильский народ имел. Nur das israelitische Volk hatte sie. Amen, братья. Amen. И вот я говорю сегодня самое важное. Und ich sage heute, dass das Wichtigste ist. И я благодарю Господа. Und ich danke Gott. что имею переводчика, dass ich habe einen Übersetzer, и он будет говорить, чтобы все поняли. Und er wird es so machen, dass alle das verstehen möchten. Потому что это очень важно. Weil das sehr wichtig ist. Я проповедовал тысячи проповедей через переводчика. Ich habe schon tausende Predigten mit Übersetzung gepredigt. На всяких языках. In verschiedenen Sprachen. И я привык к переводчику. Und ich habe mich schon gewöhnt zum Übersetzer. Конечно, брат, может, первый раз меня переводит. Vielleicht der Bruder, der übersetzt mich das erste Mal. Но когда я проповедую с переводчиками, которые меня знают, я их. Und wenn ich predige mit den Übersetzern, die mich vielleicht schon kennen, то я говорю им так. Dann habe ich ihr so gesagt. Скажу, Иван. Иван. Ich sagte, Иван. Або Василий. Oder Василий. Мы будем так проповедовать, wir werden so predigen, чтобы один горел, а другой кипел. Dass einer möchte brennen und der andere kochen. Так. И тогда будет хорошо. Und dann wird es gut sein. Amen. Amen. Дорогие, я пойду немножко в Новый Завет. Liebe, ich will weitergehen in das Neue Testament. Я только буду говорить, где написано. Мы не будем читать. Wir werden es nicht lesen. Это написано в пятой главе Деяний апостолов. Das ist in dem fünften Kapitel der Apostelgeschichte beschrieben. И 15 стихом. In 15 Vers. Там написаны такие слова. Da stehen solche Worte verzeichnet. Когда Петр шел по улице, als Petrus auf die Straße ging, и люди выносили больных, und die Menschen haben die Kranke zu ihm gebracht, и всяких парализованных, auch die gelähmt waren, чтобы хотя тень проходящего Петра осенила козни. Dass sogar wenn der Schatten über sie geht. Мы знаем, что тень не исцеляет. Wir wissen, dass dieser Schatten kann nicht heilen. Но братья и сестры с Петром было присутствие Божие. Aber weil mit Petrus die Gegenwart Gottes war. Amen. Amen. Кроме этого. Und noch außerdem. Присутствие Божие или же тень Петра. Wo diesen Schatten des Petrus, она не влияла на противников Евангелия. Es hat nicht gewirkt auf die Gegner des Evangeliums. Она имела только на тех влияние, es hat nur eine Wirkung auf die gehabt, которые почитали Петра, die den Petrus geschätzt hatten, как представителя неба на земле, wo ein Vorsteller des Himmels auf der Erde, как служителя Божия, wie ein Diener Gottes, и присутствие Божие было с ним, und die Gegenwart Gottes war mit ihm. Amen. Amen. Слава Господу. Ehre sei Gott. Братья, сестры, Brüder und Schwestern, мы носим название верующих полного Евангелия. Wir tragen den Namen des Kinder Völlige Evangeliums. Пятидесятники, крещенные Духом Святым. Der Pfingstgemeinde, die mit dem Heiligen Geist getauft sind. И слава Богу за это. Und dank sei Gott dafür. Я говорил не раз и говорю. Ich hatte das schon nicht einmal gesagt und sage es noch. Мы богаты только тогда. Wir sind reich nur dann. Когда присутствие Божие с нами. Wenn die Gegenwart Gottes mit uns ist. Поэтому я говорю проповедь. Und darum sage ich diese Predigt. Которая самая важная. Die wichtigste Predigt. И самое важное. Und das Wichtigste ist. Что и почитал Моисей. Was auch Mose so groß geschätzt hat. Присутствие Божие с народом. Die Gegenwart Gottes mit ihm, sein Volk. Бог говорит, веди народ. Gott sagte, führe das Volk heraus. Мы знаем, что народ оскорбил Бога. Und wir wissen, dass dieses Volk hat Gott betrübt. Я so делал бычка или же идола. Wo sie sich so ein Kalb gemacht haben oder ein Götzen. Что спровоцировало гнев Божий. Was provoziert hat den Zorn Gottes. И Бог говорит Моисею. Und Gott sagt hier zu Mose. Отступись от этого народа. Отступись. Gehe von diesem Volk. И я его истреблю. Lasse es und ich will dieses Volk vertilgen. А из тебя воздвигну славнее народ, чем этот. Und von dir will ich ein besseres Volk machen, besser als dieses. Но Моисей и этим не прельстился. Aber Mose hat das nicht angenommen. Люди скажут, Бог вывел народ из плена. Wo die Menschen sagen, dass Gott hat diese Menschen aus der Gefangenschaft herausgeführt. И не мог довести до цели. Und konnte nicht zum Ziel bringen. Будут обвинять Бога. Und sie werden Gott dann beschuldigen. И он сказал, очень страшные слова. Und er hatte sehr schreckliche Worte gesagt. Может быть, никто бы с нас не сказал. Vielleicht keiner von uns möchte diese Worte sagen. Но он любил народ. Aber er hat sein Volk geliebt. И говорит, если ты не простишь им, und er sagte, wenn du ihr nicht vergeben wirst, то изгладь и мое имя из книги жизни. So vertilge auch meinen Namen aus dem Buche des Lebens. И Бог говорит, und Gott sagt zu ihm, веди народ. Führe das Volk weiter. А Моисей ставит условия. Und Mose hat hier solche Bedingungen gestellt. Говорит, Господи, если твое присутствие не пойдет с нами, und er sagte, mein Gott, wenn deine Gegenwart nicht mit uns sein wird, если не пойдет с нами, если, wenn es nicht mit uns gehen wird, то не выводи нас отсюда, dann führe uns nicht hinaus. Мы далеко не зайдем. Wir können nicht weit gehen. Дети Божьи, und die Kinder Gottes, до которых я говорю теперь, zu denen ich mich jetzt wende, я знаю, о чем я говорю. Ich weiß, wovon ich rede. Я бываю у многих церквах. Ich bin in verschiedenen Gemeinden. И бываю между разными нациями. Und ich bin auch zwischen verschiedenen Nationalitäten anwesend. Которые носят имя полного Евангелия. Die den Namen des vollen Evangeliums tragen. Которые носят имя пятидесятников. Die den Namen der Pfingstgemeinde tragen. Это первая церковь на земле. Und das ist die erste Gemeinde auf dieser Erde. Все знают, alle wissen es, что церковь Иисуса Христа, dass die Gemeinde Jesu Christi, родилась у день пятидесятников. Ist geboren am Tage des Pfingsten. И не только это, und nicht nur das, но также знаю, und sie wissen auch, что начался период благодати. Es war dieser Anfang der Gnade gekommen. Amen. Слава Господу. Ehre sei Gott. И он еще сегодня есть, этот und период diese Gnade ist bis heute. И мы свидетели тому, und wir sind Zeuge denen, потому что многих из нас, weil viele von uns, Господь крестил Святым Духом. Gott hat mit dem Heiligen Geist getauft. И мы богаты тогда, und wir sind reich dann, когда присутствие Божие с нами, wenn diese Gegenwart Gottes mit uns ist. Как я упомянул, wie ich schon gesagt я hatte, уже бывал у многих церквах, wo ich schon in verschiedenen Gemeinden war, название есть, sie haben den Namen, но присутствия Божие нет, aber sie haben nicht die Gegenwart Gottes. Это несчастные люди. Und das sind unglückliche Menschen. И вот мы возвращаемся к народу израильскому. Und wir gehen jetzt wieder zum israelitischen Volk zurück. Он был особенным народом. Das war ein besonderes Volk. Избранным народом Божьим. Das auserwählte Volk Gottes. Он отличался от всех других народов. Es, dieses Volk war anders als die anderen Völker. Вы знаете, когда... И... Самуил очень опечалился. Und Samuel war dadurch betrübt. И долго печалился. Und lange. Но Господь говорит ему, aber Gott sagt zu ihm, сделай по им, по их желанию. Mach es nach ihren Wunsch. Почему они хотят, чтобы человек царствовал над ними? Aber frage sie, warum wollen sie denn, dass ein König über ihr herrsche? Они ответили, und sie haben ihm geantwortet, мы хотим быть, как прочие народы. Wir wollen es so, wie die anderen Völker es haben. Но, дорогие, они не могли быть, как прочие народы. Aber, liebe, sie konnten nicht sein, wie die anderen Völker es waren. Они были избранный Богом народ. Weil sie waren ja ein auserwähltes Volk Gottes. Избранные люди, отделенные. Auserwählte, abgeteilte. И они не могли быть, как другие народы. Und sie konnten ja nicht sein, wie die anderen Völker. Поэтому. Und darum. Ничто в мире. Nichts in der Welt. Не может заменить присутствие Божие. Kann nichts ersetzen die Gegenwart Gottes. Когда Даниила бросили в львиный ров, als Daniel in so eine Löwengrube geschmissen wurde, его там спасла не мудрость вавилонская, не. Ihm hat nicht die Weisheit des Babylons errettet. Но присутствие Бога с ним. Aber die Gegenwart Gottes mit ihm. Так само, когда трех юношей бросили в печь. So genau war es, als man die drei Jünglinge in den Feuerofen geschmissen hatte. Его спасло присутствие четвертого мужа там. И sie hat gerettet das, dass der vierte Mann zwischen ihr war. Слава Господу! Ehre sei Gott! Он был подобен Сыну Божьему. Er war genauso wie der Sohn Gottes. Давид поразил великана. David konnte den Riesen besiegen. Только потому, nur dadurch, что он вышел во имя Господа Саваофа. Weil er in ihm entgegen im Namen Gottes gegangen war. Теперь мы рассмотрим немножко. Und wenn wir jetzt weiter schauen werden, слава присутствия Божия. Die Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Пророк Исаия, der Prophet Jesaja, который был пророк, великим пророком. Der ein großer Prophet war. И мы читаем, он пророчествует народам. Und wir lesen, er prophezeit den Völkern. Горе тем, горе тем, горе тем, и так далее. Und er sagt, wehe den, wehe den anderen. Но когда он увидел Господа, aber als er Gott gesehen hatte, и вошел в присутствие Божие, und wo er in dieser Anwesenheit oder Gegenwart Gottes war, он увидел свое ничтожество, er hat gesehen, wie unnütz er ist. И говорит, горе мне. Und er sagt, wehe mir. Чем ближе мы к Господу, wie näher wir zu Gott sind, мы славнее видим Его майестат. Desto höher sehen wir ihm seine Majestät. И когда мы ближе к Господу, und wenn wir nah zu Gott sind, мы сразу видим свое ничтожество. Dann sehen wir, wie elend wir sind. Так само было и с Иоанном на острове Патмос. Genauso war es mit Johannes auf der Insel Patmos. Когда он встретился с Иисусом, wo sich mit Jesus Christus begegnet hatte, и Иоанн знал Иисуса лучше, чем все мы. Johannes kannte Jesus besser als wir alle. И любил его, может, больше, как мы. Und hat ihn auch vielleicht geliebt mehr als wir. Но когда он встретился с этими пламенными глазами, aber als diese feurigen Augen gesehen hatte, он говорит, я упал, как мертвый. Sagte, ich fiel wie tot. Иисус возложил правую руку на него. Und Jesus Christus hat die rechte Hand auf ihm aufgelegt und sagte zu ihm, wer er ist. Die Männer Gottes, die diese Gegenwart Gottes verspürt hatten, sie wurden besondere Menschen, die Gott benutzen konnte. Es ist ein großes Vergnügen, Gott zu dienen. Es ist ein großes Vergnügen, Gott zu dienen. Но самое величайшее удовольствие, aber das größte Vergnügen ist, когда Бог нас употребляет, wenn Gott uns benutzt oder verwenden kann. Ehre sei ihm. В дарах ли Духа Святого? In den Gaben des Heiligen Geistes или в нуждах святых? Oder in den Nöten der Heiligen. Я пережил от недавно это. Ich habe das jetzt vor kurzem erlebt. Когда я седьмой раз поехал на Украину. Wo ich das siebte Mal nach Ukraine gefahren war. Вот то, что брат читал. Und das, was jetzt der Bruder gelesen hatte. И не один раз. Не один раз. Und kein einziges Mal. Когда мы завозили продукты бедным людям. Wo wir dieses Lebensmittel an den armen Menschen gebracht hatten. И они спрашивают нас. Und sie haben uns gefragt. А как вы знали, что у нас нечего кушать? Wie wussten ihr das, dass wir nichts zum Essen haben? Но мы не знали. Aber wir wussten das ja nicht. Но тот, кто на небесах знал. Aber der im Himmel ist, der wusste das. И как раз у правильное время. Und in der richtigen Zeit. Послал нас туда. Hat uns dahin geschickt. Хвала Богу за это. Ehre sei Gott. Я имел много переживаний и в Южной Америке. Ich hatte so eine Erlebnisse auch im Süden des Amerika. Ich hatte schon gesagt von der Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Und jetzt will ich sagen von dem Gang, wie das vorgeht. Liebe, wir lesen sehr viel davon in den Heiligen Schriften. Wo Gott irgendwas in irgendwas zwischen dem Volk wirken wollte. Besonders wichtig ist hier, он повелевал народу освятиться. Er hat den Menschen befohlen, dass sie sich heiligen sollen. Чтобы приходили к Богу. Dass sie möchten zu Gott kommen. Я не знаю, поймете вы это слово по-немецки. Благоговейно. Ich weiß nicht, ob ihr das in deutscher Sprache verstehen werdet. Das ist Ehrfurcht. Я в страхе Божьем. Или благоговейно по-русски. Ehrfurcht. И смиренно. Und Demut. Потому что Бог сам говорит. Wo selbst Gott sagt. Будьте святы, потому что я свят. Seid heilig, weil ich heilig bin. Народ Божий есть собственность Божия. Das Volk Gottes ist ein Eigentum Gottes. И богатство и слава народа Божия. und das Reichtum und die Ehre des Volkes Gottes есть присутствие Бога с ним. Ist die Gegenwart Gottes mit ihm. Chor, ist das der Chor, ein Orchester? Проповедники. Oder Prediger? Это все добре, хорошо. Das ist alles sehr gut. Но если не будет присутствия Божия, aber wenn diese Gegenwart Gottes nicht sein wird, будет холодная форма. Das wird eine kalte Form sein. И поэтому Моисей сказал, und darum sagte Mose, если твое присутствие не пойдет с нами, wenn deine Gegenwart nicht mit uns mitgeht, не выводи нас отсюда, führe uns von hier nicht raus. Куда мы зайдем? Wo werden wir denn hingehen? Никуда. Nirgendwo. Не меняйте присутствие Божие ни на что. Dass wir möchten für nichts vertauschen, diese Gegenwart Gottes. Теперь я хочу кое-что сказать специально для молодых. Und jetzt will ich irgendwas speziell für die jungen Leute sagen. Пожалуйста, слушайте с обоими ушами. Hört mit zwei Ohren zu. Это очень важно сегодня. Das ist sehr wichtig heute. Вы знаете, иногда даже наши внуки говорят нам, manchmal sogar unsere Enkel sagen zu uns, говорят, что сегодня быть христианином тяжело. Sie sagen, dass heute ein Christ zu sein, es ist sehr schwer. Но Писание говорит, aber die Schriftstelle sagt uns, путь беззаконника тяжел, dass der Weg des Sünders oder denen, der ohne Gott ist, der ist schwer. Христос говорит, und Jesus Christus sagt, иго мое благо и бремя мое легко. Dass meine Last ist leicht. Кто же прав? Wer hat denn recht? Конечно, Иисус. Ich denke, Jesus Christus. Слава ему. Ehre sei ihm. Вкусите и увидите, как благ Господь. Schmeckt und dann werdet ihr sehen, wie freundlich der Herr ist. И сегодня я хочу кое-что сказать для молодых людей. Und heute will ich etwas sagen den jungen Menschen. Как я сказал, wie ich schon gesagt habe, я бываю у многих церквах, wo ich in vielen Gemeinden bin. Если у вас есть дух молитвы, хорошо. Wenn ihr diesen Geist des Gebets habt, dann ist es gut. Хорошо. Dann ist es gut. Но многие церкви уже не имеют. Aber viele Gemeinden haben das schon nicht. Мы уже это видим. Wir sehen das schon. Много раз. Öfters. Меня везли молодые. Haben mich die jungen Leute gefahren. Из Бремена у Тросинген. Aus Bremen nach Trossingen. Или с Тросинген в Бремен. Oder zurück. Ja. И меня спрашивали. Und dann haben sie mich gefragt. Ну, брат, почему? Почему? Bruder, warum? Местным верующим можно, а нам нельзя. Warum dürfen denn die hiesige Gläubige und wir dürfen das nicht? А нам не. Почему? Warum? И я отвечаю. Und ich habe ihr geantwortet. Это было задано мне много раз. Und das wurde mir nicht einmal so eine Frage gestellt. Я уверовал в Германии. Ich wurde in Deutschland gläubig geworden. Германия, бо Deutschland ist meine zweite Heimat. Моя вторая родина. Я родился в Германии. Ich bin in Deutschland geboren. Ja. Я знаю верующих немцев тогда. Ich kenne die gläubigen Deutschen damals. Какие они были? Wie waren sie damals? Когда мы посвящали первый дом молитвы у Бремене, und als wir das erste Haus, das Gebetshaus in Bremen eingeweiht hatten, там были местные представители власти. Da waren von den hiesigen, von der Obrigkeit anwesend. И когда церковь молилась, und wo die Gemeinde gebetet hatte, то знаете, что они сказали? Wisst, was sie gesagt haben? Это напоминает нам время войны. Das erinnert uns von den Zeiten des Kriegs. О, тогда люди кричали. О, dann haben die Menschen geschrien. Тогда люди молились. Dann haben die Menschen gebetet. Я знаю немцев, верующих тогда. Ich kenne die gläubigen Deutschen damals. Особенно у Цуфенхаузен. Besonders in Цуфенхаузен, neben Stuttgart. Эта церковь горела. Diese Gemeinde hat ein Flammen gehabt. И там были многие дарования Духа Святого. Und da gab's viele Gaben des Heiligen Geistes. Но сегодня они не такие, как тогда были. Aber heute sind sie nicht so, wie sie damals waren. Я говорю, что случилось? Ich habe gefragt, was ist denn hier passiert? Христос тот самый. Jesus Christus ist derselbe geblieben. Евангелие то самое. Das Evangelium ist auch dasselbe. Христос не изменился. Jesus Christus hat sich nicht verändert. Евангелие не изменилось. Evangelium auch. Но эти люди изменились. Aber diese Leute, die haben sich verändert. И мы верим, что Евангелие не изменилось. Aber wir glauben doch, dass das Evangelium sich nicht verändert hat. Но слава Господу. Aber die Ehre Gottes. Уже идет шестой десяток лет. Geht schon den sechsten Zehntel des Jahres. И при Божьей помощи und mit der Hilfe des Gottes, мы не изменились. Wir haben uns nicht verändert. Слава Богу! Ehre sei Gott. Братья, слава Богу! Brüder, Ehre Это sei Gott. Это очень важно. Das ist sehr wichtig. И вот я кажу, я говорю молодым людям. Und ich wende mich zu jungen Leuten. Слушайте. Hört zu. Сколько раз мы говорим, wie oft sagen wir davon, не ходи туда. Geh da nicht hin. Не делай то. Mach das nicht. Не говори то. Sage es nicht so. И знаете, стоять будет здесь 100 проповедников. Und es gibt hunderte von den Prediger. И будут проповедовать, говорить это. Und sie werden das predigen. В одно ухо вошло, а второе вышло. Und es geht in ein Ohr herein und in das andere geht es wieder raus. И так дальше идет. Und so läuft das. Но стоит вас увести в присутствие Божие. Aber wenn wir nur in dieser Gegenwart Gottes sein werden. За 5-10 секунд in 15 Sekunden вы будете знать, что делать, чего нельзя делать. Ihr werdet das wissen, was ihr nicht tun dürft. Вы знаете, узнаете, будете знать, куда можно идти, куда нельзя идти. Ihr werdet das auch wissen, was man tun darf, was nicht, wohin man gehen darf, wohin nicht. Вы будете знать, как поводиться между людьми и в собрании. Ihr werdet das wissen, wie ihr mit den anderen Menschen umgeht. Я знаю, что я говорю. Wie ihr in der Versammlung euch aufführen sollt. Я знаю, что я говорю. Ich weiß, was ich sage. Я проповедую между полуцивилизованным народом Бразилии. Ich predige auch zwischen den halbzivilisierten Bevölkerung des Brasiliens. Люди слушают. Die Menschen hören zu. И там легко проповедовать. Und dann ist es so leicht zu predigen. Aus Amerika приехал миссионер. Aus Amerika ist ein Missionar gekommen. И они так смотрят на нас вверх. Und sie schauen nach oben. И мы проповедуем. Und wir predigen. Когда я оканчиваю проповедь, und wenn ich die Predigt beendige, и я приглашаю, кто хочет отдаться, dann lade ich sie ein und sage, wer will sein Leben Gott и они, übergeben? Они выходят, und sie gehen heraus. Многие выходят, viele. Каются, sie tun Buße, плачут, sie weinen. И так мы за них помолимся, und dann beten wir für sie, и потом собрание распускаем. Und dann идет. Beendigen wir die Versammlung. На следующий день, und den nächsten Tag, пастор мне говорит, der Älteste der Gemeinde sagt zu mir, мы пойдем в молитвенный дом. Wir werden in Gebetshaus gehen. Я смотрю так под лавками там. Und ich schaue so unter den Bänken. Карты порванные. Liegen die Karten, die zerrissen sind. Пачки папирос порванные. Verschiedene Zigarettenpackungen, die auch zerrissen sind. Я не проповедовал карт и сигарет. Ich habe das nicht gepredigt, dass sie das lassen. Но когда люди вошли в присутствие Божие. Aber als die Menschen in diese Gegenwart Gottes hereingekommen sind, они сразу знали, что можно делать, чего нельзя. Sie wussten sofort, was man tun darf, was nicht. Я немножко отойду от темы. Ich will mich ein bisschen ablenken von diesem Thema. Вы спросите меня. Und ihr werdet mir eine Frage stellen. Как познать, что можно, а что нельзя делать? Wie kann man das erkennen, was man tun darf, was nicht? Хочешь, чтобы я сказал? Wollt ihr das, dass ich das sagen soll? Слушайте. Hört zu. То, что мы можем делать, das, was wir tun dürfen, только то, о чем мы можем молиться. Nur das, wovon wir beten können. Если мы не можем о нем молиться, свободно, wenn wir davon nicht frei beten können, его нельзя делать. Dann darf man das auch nicht tun. Я часто встречаюсь так званых верующих. Ich begegne öfter solche Christen, die sich nennen, besonders junge Leute. Es gibt auch hier solche. Vielleicht nicht hier, aber gibt solche. Er sagt, ich bin gläubig geworden. Ich habe mein Leben Gott abgegeben. Aber ich kann nicht das rauchen lassen. Dann sage ich zu ihr, in Deutschland gibt es verschiedene Zigaretten. Встань на колени. Gehe auf deine Knie. И помолись, какие папиросы самые лучшие. Und bete zu Gott, welche Zigaretten sind denn am besten. Можно так молиться? Kann man so beten? Конечно, нет. Ich denke, nein. Те, которые делают шмук и украшают свои лица. Die sich mit Schmuck bedecken und schmücken sein Gesicht. Я их спрашиваю. Ich habe sie gefragt. Вы встаньте и помолитесь. Geht auf die Knie und betet. И скажите Богу. Und sage zu Gott. Какие краски самые лучшие? Welche Farben sind denn die besten? Можно так молиться? Kann man so beten? Конечно, нет. Ich denke, nein. Значит, и делать его не можно. Und darum darf man das auch nicht tun. У нас была одна сестра. Bei uns war eine Schwester. У нашем городе. In unserer Stadt. Она приходила на собрание. Sie ist immer zum Gottesdienst gekommen. И у нее муж, второй муж был словак. Und sie hatte schon den zweiten Mann aus Slowakei. Ja. И их посетил старший брат из Нью-Йорка. Und sie hat besucht, der älteste Bruder aus New York. И она говорит ему. Und sie sagte zu ihm. Брат Николай. Bruder Николай. Что делать? Was soll ich tun? У нас нет одного дня. Wir haben keinen einzigen Tag, чтобы мы не поскандалили с мужем. Wo wir nicht sich mit dem Mann gezankt hätten. И брат так подумал немного. Und der Bruder hat sich so ein bisschen überlegt. И говорит. Und sagte. Иисус сказал. Jesus Christus без sagte. Без меня вы ничего не можете делать. Ohne mich könnt ihr nichts tun. То перед тем, как скандалить. Und bevor ihr euch zanken werdet. Встаньте на колени. Geht auf die Knie. И помолитесь, чтобы Бог благословил ваш скандал. Und betet, dass Gott möchte euren Streit segnen. А она засмеялась. Und sie hat nun gelacht. И говорит. Und sagte. А разве бы мы скандалились и вы молились? Dann мы sagte, же не скандалились и молились. Wir können doch nicht zanken und beten. Говорит, молитесь и не скандалите. Und sagte, dann betet nur Amen. Und habt keinen Streit. То, о чем мы не можем свободно молиться, davon, wovon wir nicht frei beten können, мы не можем его делать. Wir dürfen das auch nicht tun. Я возвращаюсь назад до молодежи. Und ich wende mich wieder zurück zu der Jugend. Здесь будет 100 проповедников. Hier werden hunderte von den Predigern sein. И будут вам говорить, куда идти, куда не идти, что делать, чего не делать. Und sie werden euch sagen, wo ihr gehen dürft, wohin nicht. И вы будете такие, как и есть, и какие были. Und ihr werdet solche bleiben, wie ihr seid. Но стоит увести вас в присутствие Божие. Aber wenn ihr nur in dieser Gegenwart Gottes sein werdet, in wenigen Sekunden werdet ihr das schon wissen, was man tun darf, was nicht. Amen. Amen. Поэтому так нужно нам присутствие Божие. Darum brauchen wir so die Gegenwart Gottes. Мой друг проповедует в Бразилии. Mein Freund predigt in Brasilien. Он был раньше меня там миссионером. Er war noch vor mir dort als Missionar tätig. Но в Бразилии не так, как здесь. Aber in Brasilien ist es nicht so wie hier. Там или очень низко, или очень высоко. Da bist du oder ganz tief auf dem Boden oder hoch. Есть очень бедные люди там. Es gibt ganz arme Menschen dort. И есть очень богатые люди. Und gibt es auch sehr reiche. И там, где мой друг проповедовал, und da, wo mein Freund gepredigt hatte, пришла жена фабриканта. Ist so eine Frau des Farmers gekommen. Фабрикант. So eine Werkbesitzers. Она была очень богатая. Sie war sehr reich. И она села спереди. Und sie hat vorne gesessen. И брат проповедует Евангелие. Und der Bruder hat das Evangelium gepredigt. Und als der Heilige Geist sie angerührt hatte, sie war so geschmückt, so wie ein Pferd von den Romas. Und das ist ein Fakt. И вы знаете, когда Дух Святой коснулся und ее, wo der Heilige Geist sie angerührt hatte, никто ей ничего не говорил. Keiner hat ihr nichts gesagt. Она сразу поснималась. Sie hat alles runtergenommen. Лицо было накрашено. Das Gesicht war in Farbe. Она начала утираться и плакать. Sie hat das angefangen abzuwischen und hat geweint. И из лица сделали карикатуру. Und von diesem Gesicht wurde etwas anderes geworden. Но сняла все с себя. Und sie hat alles von sich runtergenommen. Это были бриллианты. Das war Schmuck, teure Diamanten. Так были всякие те цепи, кеттен, кеттен. Она все сложила. Und sie hat das alles auf einen Haufen gelegt. И говорит, und sie sagte, братья, продайте это все и раздайте бедным. Brüder, verkauft das alles und verteilt das zwischen den Armen. Кто ей сказал? Wer hat ihr das gesagt? Присутствие Божье сказал. Die Gegenwart Gottes. Такие вещи на небе не нужны. Solche Sachen werden im Himmel nicht gebraucht. Они туда не пасуют. Sie passen da nicht hin. Amen. Дорогие, нужно войти в присутствие Божье. Liebe, wir müssen in diese Gegenwart Gottes hineingehen. И тогда вы увидите что. Und dann werdet ihr irgendwas sehen. Особенно молодые. Besonders ihr Jungen. За несколько секунд вы будете знать. In paar Sekunden werdet ihr schon wissen. Что можно делать, чего нельзя. Was man tun darf, was nicht. Присутствие Божье откроет вам глаза. Die Gegenwart Gottes wird eure Augen auftun. И сердце. Сердце тоже. Und euer Herz. Хвала Господу. Ehre sei Gott und Dank. Это очень важно. Und das ist sehr wichtig. Моисей оценил правильно присутствие Божье. Mose konnte das sehr wichtig schätzen. Er wusste diesen Preis. Господи, если ты или твое присутствие не пойдет с нами. Er sagte, wenn deine Gegenwart nicht mitkommt, dann führe uns nicht hinaus. Amen, братья. Amen, сестры. Amen, Brüder und Amen, Schwestern. Schaut nicht auf die anderen Christen. Absolut schaut nicht hin. Почему можно, а нам нельзя? Warum dürfen wir und wir nicht? Потому, что стали номинальные христиане. Darum, dass sie diesen Namen nur tragen. Но мы помазанники Божьи. Aber wir sind die Gesalbte Gottes. Мы имеем помазание от Бога на нас. Wir haben diese Salbung Gottes auf uns. И мы хотим, чтобы оно было на нас. Und wir wollen, dass diese Salbung auf uns bleibt. Amen. Amen. Слава Богу. Ehre sei Gott. Чтобы мы проповедовали под помазанием Духа Святого. Dass wir möchten predigen unter dieser Salbung Gottes. Чтобы мы молились под помазанием Святого. Dass wir möchten beten unter dieser Salbung. И будет правильно, хорошо. Und dann wird es richtig sein Слава und gut. Богу. Ehre sei Gott. Не только Моисей. Nicht nur Mose. Мы видим, как Давид оценивал присутствие Божье. Wir sehen das auch, wie David diese Gegenwart Gottes geschätzt hat. Вы знаете, через грехи Саула. Durch die Sünden des Sauls. Они утеряли присутствие Божье. Sie haben diese Gegenwart Gottes verloren. Филистимляне забрали ковчег завета. Wo die Philister haben diese Lade, Bundeslade Gottes weggenommen. И в то время und in dieser Zeit, величайшее присутствие Божье было над крышкой ковчега. Die größte Gegenwart Gottes war auf dem Deckel dieser Lade. И когда несли этот ковчег, und als man diese Lade getragen hatten, Давид приготовил Zelte, палатку. Der David hat so ein Zelt vorbereitet. И они несли. Und sie trugen es. И он подскакивал от радости. Und er hat von Freude gesprungen. Люди иногда не понимают, почему он die это делал. Menschen manchmal verstehen das nicht. Warum hat er denn das getan? Его жена скритиковала его. Sogar seine Ehefrau hat ihn kritisiert. Но он имел причину радоваться. Aber er hatte eine Ursache, sich zu freuen. Братья, присутствие Божье идет к нам. Die Brüder, die Gegenwart Gottes kommt zu uns. Мы читаем Деяния апостолов. Wir lesen in der Apostelgeschichte. Когда Петр был послан в дом Корнилия, als Petrus zu Cornelius geschickt wurde, то братья евреи, die Brüder die Hebräer, они напали на него. Sie haben ihn überfallen. Ты ходил к нечистым и ел с ними. Sie sagten zu ihm, du bist zu Unreinigen gegangen. И он сказал такие слова. Und er sagte solche Worte. Я не пошел мутвиллиг или произвольно. Ich bin nicht mutwillig gegangen. Рассказывает, как Бог его послал. Er hat erzählt, wie Gott ihn geschickt hatte. И вот, дорогие, когда они рассуждали, und teure, wenn sie, wo sie so unterhalten hatten, они подвергли этот вопрос перед Богом. Sie haben diese Frage zu Gott gestellt. И Дух Святой, und der Heilige Geist, открывает Иакову, offenbart das Jakobus. И говорит, и сим согласны слова пророков. Und er sagt, das ist genauso wie die Worte des Propheten. И он ссылается на пророка Амоса. Und er hat sich an den Prophet gesendet. Амос. Амос gesendet. И там он цитирует. Und da zitiert er sowas. Da, так написано. So steht es ja geschrieben. Обращусь и восстановлю скинию Давида. Wo, wenn ich mich wende und dann will ich dir diesen Lade ersetzen. Не Моисею, не. Nicht Mose seine. Но Давиду. Aber David. О Моисею очень много сказано. Von Mose wurde schon sehr viel gesagt. А у Давида очень мало. Von David seine aber ganz wenig. Но почему Бог восстанавливает Давиду, не Моисею? Warum macht denn Gott das für David, nicht für Mose? Потому что у скинии Моисея там были перегородки всякие. Weil bei Mose in diesen Sachen waren so verschiedene Reihen. И у святое святых. Und bei den Heiligsten. Туда мог уходить первосвященник раз в год. Da dürfte nur einer von den Ältesten der Gemeinde einmal im Jahr hineingehen. У присутствие Божие. In diese Gegenwart Gottes. Но в Давидовой скине не было перегородок. Und in Davids seiner waren keine Reihen. И присутствие Божие идет ко всему народу. Und diese Gegenwart Gottes geht zu allen Völkern. И когда Иисус испустил дух на кресте. Und als Jesus Christus auf dem Kreuze Golgatha verabschiedet hatte. И той curtain или завеса в храме разорвалась на. Dann wurde der Vorgang auf zwei Teile geteilt. Да. И вход у святой святых стало для всех возможно. Und dieser Eingang wurde möglich für alle Menschen. Сегодня мы находимся в этом селении. Heute sind wir in dieser не в Иерусалиме. In diesem Teil des Staates, nicht in Jerusalem. И мы сегодня имеем право. Und wir haben heute ein Recht, войти в присутствие Божие. Hineingehen in diese Gegenwart как Gottes. Мы есть. Wie wir sind. Слава Богу. Ehre sei Gott. Дорогие дети Божьи, я буду заканчивать. Liebe Geschwister Gottes, ich will schon endigen. Ни за какую цену. Für keinen Preis. Не теряйте присутствие Божие. Verliert die Gegenwart Gottes nicht. Когда присутствие Божие теряется. Und wenn man diese Gegenwart Gottes verliert. Dann будет холодная форма. Dann wird eine kalte Form entstehen. Да, и мертвая форма. Und tote Form. И ничего не даст. Und es wird nichts mehr geben. Да. Я помню, когда в первой церкви мы были. Ich kann mich erinnern, als wir in der ersten Gemeinde hier waren. И Господь пробудил молодежь. Und Gott hat zwischen den jungen Leuten gewirkt, hat sie aufgewacht. И они выходили за кафедру. Und sie gingen heraus. И свидетельствовали. Und haben bei der Kanzel gezeugt. Говорит, я приходил в собрание. Sie sagten, ich bin in Gottesdienst gekommen. Только потому, чтобы угодить папе и маме. Nur darum, weil ich meinen Eltern gefällig sein wollte. И когда собрание шло. Und als der Gottesdienst lief. Я там стоял у входа и смеялся. Ich stand beim Eingang und habe gelacht. Но когда их посетило присутствие Божие. Und als diese Gegenwart Gottes auf sie kam. Он говорит, я не дождусь, когда будет собрание. Er sagt, ich kann jetzt nicht abwarten, ich will in Gottesdienst. Что меня тянет туда? Etwas zieht mich dahin. Я бываю или бывал в многих странах мира. Ich war in verschiedenen Ländern der Welt. Я не знаю, кто из вас был в Канаде. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Kanada war. Особенно в западной провинции Канады. Besonders in Westen, in Osten, in Westen. Kanada, der Provinz. British Columbia. Провинция. British Columbia. Если вы там не были, если вы там не были. Und wenn ihr da noch nicht wart, вы не видели красоты природы. Dann habt ihr die Schönheit der Natur noch nicht gesehen. Это очень красивая природа там. Da sehr schöne Natur. И меня спрашивают. Und dann fragt man mich. Брат, ты бывал в многих странах. Bruder, du warst ja in verschiedenen Ländern. Я много красивых пейзажей видел. Und ich sah sehr viele von der Natur, die Aussichten. Где самое лучшее место? Wo ist denn die schönste Stelle? Я говорю, я знаю, я там был. Ich sage, ich war da. Присутствие Божие. Das ist die Gegenwart Gottes. В центре воли Божьей. In Zentrum des Willen Gottes. Amen. Amen. Хотим мы там быть? Wollen wir da sein? Хотим? Wollen. Если мы хотим, wenn wir das wollen, братья и сестры, Brüder und Schwestern, люди, о которых мы читаем в Библии, die Menschen, wovon wir in der Heiligen Schrift lesen, были то апостол Петр или другой, war das der Apostel Petrus oder andere, Они были такие люди, как и мы. Sie waren genau solche Menschen wie auch wir. Но, дорогие, такое присутствие Божье с ними было. Aber Liebe, so eine Gegenwart Gottes war mit ihr. Что даже тень осеняла и исцеляла. Dass sogar der Schatten, wenn der vorbeiging, konnte er erlösen. Слава Богу. Ehre sei Gott. Вы знаете, Америка пережила много пробуждений. In Amerika waren auch schon viele Erweckungen. Когда отдался Господу Чарльз Финей, Алофини, als Charles Finney sein Leben Gott übergeben hatte. Он был lawyer, или Rechtsanwalt. Er war ein Rechtsanwalt. Он сидел своим дипломом. Wo er mit seinem Zeugnis saß. И начал мыслить. Und er hat sich so das überlegt. Что мне делать? Was soll ich tun? Открою свой офис. Открою я свой офис. Ich werde mein Büro öffnen. Заработаю денег. Und ich werde viel Geld verdienen. Оженюсь. Und dann werde ich heiraten. Тогда построю виллу себе. Und dann werde ich mir eine große Villa bauen. А потом заведусь хозяйством или доброй семьей. Und dann werde ich mir eine gute Familie anschaffen. И буду хорошо жить. Und dann werde ich gut leben. А дальше? Und weiter? Ну, состареюсь. Und dann werde ich ja alt werden. А дальше? Und dann? Придет старость. Und dann kommt dieses Alter. А потом дальше? Und dann weiter? Придется умереть. Dann muss ich ja sterben. А потом? Und dann, после смерти, und dann nach dem Tode kommt ja das Gericht. Он бросил этот свой диплом на землю. Er hat sein Zeugnis auf der Erde geschmissen. Упал на колени. Er ist auf die Knie gefallen. И отдался Богу. Und hat sein Leben Gott übergeben. Адвокатом он не был. Und er war nie mehr Rechtsanwalt. И когда этот человек проповедовал, und als dieser Mensch gepredigt hatte, в городе, in der Stadt, то вы знаете, корчмы закрывались. Dann wurden alle Läden geschlossen. Wurden alle Kneipen geschlossen. Und die Leute haben schon auf der Straße Buße getan. Und ich bin durch Ukraine durchgereist. Und überall steht so ein Bar. Bar. Und wenn man zurückliest in russischer Sprache, dann bedeutet das Sklave. Раб. Да? Туда бар, а назад. Dahin bar und zurück Sklave. Раб греха. Der Sklave der Sünde. Тот, куда ходит в то место. Wer geht dahin, der ist es. Знаете, дорогие, und wisset ihr, Teure, мы пойдем молиться. Wir werden auf unsere Knie gehen, werden beten. Дай Бог нам присутствие Его. Möchte Gott uns diese Gegenwart schenken. Чтобы мы все ощутили его. Dass wir möchten das alle verspüren. Amen. Amen. Не нужно будет говорить нам. Dann brauchen wir nicht viel sagen. Ja, вы будете знать. Ihr werdet das wissen. Куда идти, куда не идти. Wohin gehen und wo man nicht hingehen darf. Was man tun darf, Amen. Was nicht. Amen. Слава Богу. Ehre sei Gott. Благодарю вас за внимание. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. И на этот раз это последняя моя проповедь у вас. Und das ist jetzt die letzte Predigt meine bei euch. Завтра буду в Тоштет. Morgen werde ich in Тоштет sein. И в субботу nach Hause. Und am Samstag will ich nach Hause fliegen. Почти я 9 недель уже в Европе. Ich war ungefähr 9 Wochen in Europa. И это 21 год или 21 год, что я к вам езжу. Und das sind schon 21 Jahre, dass ich zu euch immer wieder komme. Вы помните, когда я первый раз приехал? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, als ich das erste Mal zu euch kam. Вы знаете, когда я приехал к вам? Als ich zu euch kam. Я был очень разбитый. Da war ich zerschlagen. Так как некогда Илия. So wie es einmal Илия war. Я думал, что я один. Ich dachte, dass ich allein bin. Когда я приехал и увидел вас, als ich hierher gekommen war und dass ich euch sah, и вы что-то мне сделали. Und ihr habt mir irgendwas angetan. Вы украли мое сердце. Ihr habt mein Herz geklaut. И вот я снова приезжаю и ищу то сердце. Und jetzt komme ich immer wieder hierher und suche mein verlorenes Herz. Да благословит вас Господь. Möchte Gott euch segnen. Amen. Amen. Und wir werden auf unsere Knie gehen. И поблагодарим Господь.